Zwischen Büchern und Blättern sitzen sie, sammeln Blüten in den Schoß und rufen sich einander Gestalten, spiegelt sie im blanken Wasser wieder. Sonne spiegelt schlanken Glieder, ihre süßen Augen wieder, und der Zephyr hebt mit Speichelkosen das Gewebe ihrer Zauber ihrer Wohlgerüche durch die Luft. Sich für schöne Knaben dort an dem Uferrand auf blutigen Rossen weit sie glänzend wie die Sonnenstrahlen, so zwischen den Geästen grünen Weinen kam das unfrische Volk ein Heer. Shh.